Zum siebenten Parteitag der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte der Verlag Gelbis in Dominica das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung, die Funktionäre sollten wahrhaft treue Diener des Volkes werden, in Broschüre.